Seit sie angefangen hat zu kiffen, hängt sie nur noch ziemlich abgeschlacht darum. Fire! Push, bin übelst auf Push, bin übelst auf MDMA gewesen. Kann ich, Mann, die haben wir im Schlafen in dem AFA reicht. In dem AFA reicht. Mittlerweile helfen mir meine Drogen, den Tag zu überstehen. Einfach nur tanzen.